Danny lacht und stürzt sich auf das Essen. Na also, jetzt hören Sie sich endlich richtig menschlich an. Bin ich ja auch. Aber abgesehen davon arbeite ich für das Kansas Bureau of Investigation und das macht mich zu einem ungläubigen Thomas. Gerbert hat diesem Schmierblatt meinen Namen gesteckt. Der Plains Truth. Das behaupten Sie. Sie sind genauso besessen von ihm, wie er von Ihnen. Wie auch anders. Schließlich will er mich für ein Verbrechen verantwortlich machen, das ich nicht begangen habe. Was kann ich schon groß tun, um mich zu wehren? Soll ich ihm die Luft aus den Autoreifen lassen? Oder ihm einen Klebezettel mit »Gib mir einen Arschtritt« hinten auf das schwarze Sakko klatschen, das er immer trägt? Ich kann nur mit Ihnen reden, und allein das ist ein Risiko. Mein Anwalt hat mir gesagt, womöglich verhaften Sie mich wegen Drogenbesitz. Das werde ich nicht tun. Während sie ihm beim Essen zusieht, spielt sie an dem kleinen Goldkreuz an ihrer Halskette. Sagen wir mal, rein theoretisch, dass Frank dieser Zeitung ihren Namen genannt hat, weil die ihn abdrucken würde, und dass er Kokain in ihrem Wagen versteckt hat. Vorausgesetzt, es handelt sich nicht um Talkum oder Süßstoff. Rein theoretisch, wie gesagt. Beweist irgendetwas davon, dass sie Yvonne Wicker nicht vergewaltigt und ermordet haben? Meiner Meinung nach nicht. Dagegen hat Danny nichts vorzubringen. Ich werde das, was in Ihrem kleinen Umschlag ist, testen lassen, und ich werde mir diesen Kerl von der Plains Truth vorknöpfen, diesen Anderson. Und schicken Sie mir eine SMS mit der Nummer Ihres jungen Mitarbeiters, damit ich mich auch mit dem in Verbindung setzen kann. Aber jetzt muss ich los. Sie will sich erheben. Das kleine goldene Kreuz da, ist das nur ein Schmuckstück für Sie oder sind Sie gläubig? »Ich besuche die Messe«, sagt sie misstrauisch. »Das heißt, Sie können an Gott glauben, aber nicht daran, dass ich einen Traum darüber hatte, wo die Leiche von Wicker liegt. Stimmt das so?« Sie berührt kurz das kleine Goldkreuz. »Jesus hat 30 Wunder vollbracht, Danny. Sie hatten einen einzigen Traum. Behaupten Sie.« »Die Rechnung übernehmen bitte Sie. Ich habe bloß den Kaffee getrunken.« »Sie wissen gar nicht«, sagt Danny, »wie sehr ich mir wünsche, ich hätte diesen verdammten, nein, diesen beschissenen Traum nicht gehabt.« Ella Davis hält inne, beinahe lächelt sie. »Sie sind ein sympathischer Kerl, Danny, vernünftig, freundlich. Jedenfalls ist das das Gesicht, das Sie der Welt zeigen. Was sich darunter befindet, weiß ich nicht. Aber ich werde Ihnen ein Geheimnis verraten.« Sie stützt die Finger auf den Tisch und beugt sich vor, das kleine Goldkreuz baumelt hin und her. »Ich würde Ihnen gern glauben. Vielleicht könnte ich das sogar, nur ist das der einzige verdammte übersinnliche Traum, den Sie je hatten, und ich frage mich ständig, warum ausgerechnet Sie?« »Gute Frage«, sagt er. »Lotteriegewinner fragen sich wahrscheinlich das Gleiche. Nur, dass es sich in meinem Fall nicht um Glück handelt. Ich weiß nicht, warum es mich getroffen hat. Es ist leichter für Sie zu glauben, dass ich die Frau getötet habe, stimmt's?« »Auf jeden Fall.« »Tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie sich vor Gerbert in Acht. Ich glaube, der könnte noch gefährlicher werden, und zwar nicht nur, weil er mir Drogen untergeschoben und meinen Namen ausposaunt hat. Die Sache mit dem Zählen ist einfach bizarr. Ich habe nachgesehen, man nennt das Arithmomanie«, sagt sie und blickt dann drein, als wollte sie das Wort gern zurücknehmen. Sie geht mit schwingender Umhängetasche davon, ohne sich umzublicken. Die Kellnerin kommt vorbei und sagt, »Da ist doch bestimmt noch Platz für ein Stück Blaubeermuffin, mein Lieber.« »Ja, ich lasse es auf den Versuch ankommen«, sagt Danny.